Hello, boys and girls. Hier ist the Soccer Light Medium, 4-2-11. Ich bin der Chris und bei mir ist diesmal ein wenig vermuschelt, denn er muss über sein Android Samsung Galaxy S1 ins Skype kommen. Der Pocho, moin moin. Moin moin Chris, ja, so schlimm ist es nicht. Es ist doch ein iPhone, aber ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Es ist ja absolute Technik, wo bei mir drin, denn ja. Mein Headset streikt. Es ist eine Verschwörung, wie wir schon gedacht haben. Aber wo du gerade Handys angesprochen hast, ich kann ja ab nächsten Monat meinen Vertrag verlängern bei der Deutschen Telekom. Ja, ja, den. Und da bin ich ja schon, ich bin vom iPhone weg. Glaubt man das? Ja, ich kann es nachvollziehen, weil ich bin ja vom Fünfer sehr enttäuscht, was die Qualität der Gespräche angeht. Dass du über das iPhone 5 gerade aufnimmst. Genau. Ja, ich finde auch, also nichts gegen, das ist immer noch ein gutes Gerät, aber ich finde, das ist so leicht und frickelig, das Ding. Ja, also ein Galaxy S3 ist ja auch nicht unbedingt, nur weil es größer ist, stabiler wirkend. Es ist ja auch sehr plastikfantastisch. Also Samsung wäre für mich eh keine Alternative. Ich gucke mir gerade schon im Vorfeld zu dieser Sendung, habe ich mir schon das ein oder andere Tech-Video angeguckt auf den einschlägigen Tech-Seiten. Und da ist gerade, obwohl es sehr, sehr groß ist, das Lumia 920 weit im Rennen. Und der Ricky schwört ja gerade auf dieses Nexus 4. Hast du da schon mal was von gehört? Ja, habe ich einen Test von auf Giga gesehen. Das haben wir auch gesehen. Die waren aber gar nicht so begeistert, ne? Nö, aber davon muss man ja nicht immer ausgehen. Nee, aber ich habe mehrere. Daraufhin habe ich mir mehrere Videos angeguckt, unter anderem auch das von Giga.de. Hm. Und es waren jetzt, kann man fast sagen, kein Blog war davon begeistert. Der einzige Pluspunkt, da kommen sie aber alle, das ist der Preis. Gebe ich den. Aber sonst ist das Ding doch, sieht doch aus wie ein iPhone Classic und mit dieser Rückseite, mit dieser Gay Discos du Backplate, findest du das schön? Nee, ich bin ja eher sowieso der bei Telefon eher der Understatement-Mensch. Also darum habe ich ja auch das Fünfer jetzt nicht in Weiß, sondern in Schwarz, weil es halt nicht auffällt. Und ich bin ja auch dann jemand, der da ein Case drum baut, was so stabil ist, was dann so hinfallen kann, was dann natürlich aufträgt. Also mir ist Dünne und so weiter da überhaupt nicht so wichtig, sondern eher die Funktion. Aber wenn du jetzt sagst hier, ich könnte halt nicht vom iOS weg. Das wäre für mich das Schwierige. Ja, ich will auch nicht zu Android, deswegen suche ich ja ein Windows-Phone. Ja, ja. Ja, aber davon ist die Werbung alleine so schwul immer. Ja, was ist mein Windows-Phone? Das ist deins. Da, wo mein Name draufsteht, du Hannes. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde mir, soll ja das iPhone Mini jetzt kommen, ne? Und das 5S. Ich werde mir die definitiv mal angucken und erst danach entscheiden, aber im Moment würde ich sagen, Windows Phone. Aber was da, ich bin auch ein großer Fan von dem HTC One. Hast du das schon mal gesehen? Ja, aber das Das ist Android halt, ne? Ja. Aber es ist mega sexy, das Ding. Ja, gut, das ist ich finde ein S3, was vernünftig eingepackt ist, auch nicht verkehrt. Ich habe da eine sehr gute Freundin, die hat da so eine schmale Hülle drum, die dann irgendwie mit Samt beschichtet ist. So, das sieht schon gut aus. Ne? Aber ich bin ja auch jemand, ich jailbreak ja mein iPhone nie. Nee. Also ich lasse das gibt dann auch viel mehr Funktionen her. Aber darum geht's mir bei sowas nicht. Also Android ist für mich irgendwie so ein No-Go. Aber das kommt auch, weil ich jetzt das vierte iPhone schon habe. Also ich habe Smartphone nie anders kennengelernt. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, zu Android es ist schwer, wenn das HTC One, wenn es da einen guten Deal gibt. Ey, das finde ich so geil, das Ding. Aber das Nexus 4, das geht für mich gar nicht. Hm. Erstens Android und zweitens nur der Preis ist da jetzt nicht irgendwie ausschlaggebender Grund. Und ich werde mal da bei so einem Windows Phone mal reinschauen. Mein Firmenlaptop, da ist ja auch Windows 8 drauf. Und diese Metro-Oberfläche ist definitiv irgendwie grenzwertig, aber es gibt ja halt auch nur eine normale Oberfläche und da bin ich bisher zufrieden. Ich mache damit natürlich jetzt auch keine Meisterstücke oder so. Ich brauch's ja nur für die Arbeit, aber ich bin damit zufrieden. Und deswegen, weil ich damit halt im Desktop-Bereich sehr zufrieden bin, werde ich da, glaube ich, auch mal aufs Phone wechseln. Aber naja, Pocho. Ist es ein Versuch wert? Ist ja kein Tech-Podcast hier, ne? Eben. Wir sprechen ja über Fuß und gegebenenfalls auch Ballsportarten. Ja, richtig, richtig. Über den, ne? Mhm. Und ich habe einen pickepackevollen Skript mir schreiben lassen. immer noch vom alten Skripteschreiber, ja? Vom Skripteschreiber, derselbe wie vom Lichtspiel aus. Kennst du den Podcast? Nee, aber ich bestätige das. Ein toller Podcast. Die schreiben mir auch die 4.12er-Skripts übrigens. Mhm. Und ich würde als allererstes, wir kommen dann später mit der Champions League und mit diesem großartigen Spiel unter der am Wochenende mit HSV und so. Da kommen wir später zu, wenn es dann zum großen FC Bayern Block geht bei uns. Aber als allererstes, das erinnert mich so ein bisschen immer wie an Gallien. Kennst du noch diese Anfangssequenzen von den Asterix-Filmen, wo dann mit der Lupe, die dann auf das kleine Dorf kommt, ja? Genau. Und daran erinnert mich immer das gute, schöne Hoffenheim. Aber da scheint's ja gerade ein bisschen zu kriseln. Fallen da die Römer rein, Pocho? Ich weiß nicht, ob es die Römer sind, aber es sind die Idioten auf jeden Fall. Oh. Also dann hau ich jetzt mal einfach direkt einen so raus. Gibt's doch gar nicht. Ich habe das erst abends mitbekommen. Ich war arbeiten und kam dann nach Hause und dann klickt man sich ja so durch, Kicker und Sport 1 und so weiter. Und da stand dann halt so ein Reizchen. Hast du keinen RSS-Reader auf deinem Chrome? Nee, ich nutze das nicht, nein. Du benutzt keinen RSS-Reader? Nein, ich weiß auch nicht, warum. Mir sagen viele, dass das so gut ist, aber... Da bin ich noch ein bisschen oldschool. Ja, aber ja, es macht halt einfach nur Sinn, ne? Ja, das ist wohl wahr. Nee, und auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann diesen Reiter Hoffenheim gelesen habe, aber habe den auch überlesen, sage ich ganz ehrlich, weil, gut, dann habe ich mir gedacht, dann hat Wiese wieder irgendwo einen getankt oder sowas, das ist mir jetzt egal. Aber dann rief mein Kumpel an und sagte, ja, hast du gehört, Hoffenheim? Ich sag, ja, was ist denn da schon wieder? Ja, weißt du gar nichts? Ja, und dann reingeklickt und dann habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Mich erinnert die ganze Situation im Moment an die Michael Skibbe-Situation bei Hertha. Warum? Weil der auch nach wie vielen Spielen ist der rausgeflogen? Nach 7, glaube ich? Oder noch weniger? Kann gut sein. Ich glaube, es waren noch weniger, oder? Ja, genau. Und sagen wir doch mal, wie es ist. Diese ganze Andreas Müller-Marco-Kurz-Sache scheint ja dann von Anfang an nicht funktioniert zu haben. Aber dass sie das jetzt erst merken. Warum holst du dir denn einen Marco Kurz? Was hat der denn für eine Vita? Was hat er denn in seiner Vita vorzuweisen? Er war vorher Trainer bei Kaiserslautern. Ja, da hatten wir ja auch vorher schon mal drüber gesprochen, wir beide. Du holst doch keinen, wenn die Kacke am Dampfen ist, holst du entweder einen Feuerwehrmann, einen Funkel oder wie die alle heißen, ja. Da holst du halt einen, der kurzfristig da die Kohlen aus dem Feuer holt. Oder du holst einen teuren Perspektivtrainer. Aber nix, keine billige Nonsenslösung wie der Marco Kurz. Also das habe ich nicht verstanden. Nee, natürlich nicht. Aber ich habe auch die Personalie Andreas Müller in Hoffenheim nicht verstanden. Aber für mich sind auch viele Leute, die nach Hoffenheim gehen, und da ziehe ich auch Wiese mit ein, da ist halt einfach nur das Geld der Faktor. Weil weswegen geht man sonst nach Hoffenheim? Ich meine, Wiese hat das doch wohl nicht ernst gemeint, dass die international eine Rolle spielen. Naja, mit den Transfers, die sie vorher gestemmt haben, allen voran dann, mit. So toll waren die Transfers. Mensch, denn Wiese war doch ein ausgesprochener guter, klasse Torwart, das war doch immer ein guter. So grenzwertig der Typ als solches auch ist. Ja, klar. Also für mich war die Transfersituation ganz klar ausgerichtet auf Euroleague. Okay. Siehst du nicht so? Nee. Weil für mich Hoffenheim ganz einfach immer nur die Situation hat, dass sie kurzweilig vielleicht ganz gut sind und auch Ergebnisse einfahren, wie in dieser einen tollen Hinrunde und so weiter. Aber auf lange Sicht gesehen bricht diese Mannschaft immer wieder ein, weil dieser Mannschaft einfach Tiefe fehlt. Da sind Perspektivspieler, ja, aber die haben sich doch auch irgendwann mal als Ausbildungsverein verstanden. Damit sind sie doch ganz gut gefahren. Ja. Und dann auf einmal zu sagen, ja, vom Ausbildungsverein werden wir jetzt zum international angesehenen Topclub. Das ist nicht so einfach wie von der, weiß ich nicht, aus welcher Liga die durchgemarschiert sind. Ich glaube, aus der 5. Liga in die Bundesliga. Der Schritt ist ein bisschen größer und da haben sie sich ein bisschen übernommen. Nur weil sie da so ein Schmuckkästchen irgendwo im Hinterland von Deutschland bauen, heißt das ja nicht, dass sie da irgendwo eine internationale Stärke haben. Haben sie sich denn wirklich ausgesprochen als Ausbildungsverein irgendwann mal? Ich glaube schon. Ja, der Hopp hat ja ganz klar gesagt, der Club muss sich selbst tragen. Richtig. Uff. Und das kannst du natürlich nur, wenn du auch Einnahmen machst. Also wenn du die ganze Zeit nur diese ganzen Carlos Eduardos und Luis Gustavos für 8-9 Millionen aus Brasilien holst oder Firmino, den ich ja eigentlich nicht schlecht finde. Ja, ist aber körperlich nicht wirklich. Also ja, da gibt es Ausnahmespieler, ne? Dieser Firmino, der hat sich irgendwie nicht weiterentwickelt, ne? Ja. Unter keinem der beiden Trainer, unter Bubble oder unter Kurz. Ja. War halt eine kurzweilige Sache. Schön, schön Wortspiel. Toll, dafür ja. haben wir dich geholt. Ja. ja, also da musst du natürlich irgendwann Spieler verkaufen, wie Carlos Eduardo nach Russland, glaube ich, ne? Zu ja. Petersburg oder irgendwie sowas. Ja, richtig. Hm. Und Luis Gustavo zum FC Bayern München. Und ich glaube auch, dass du mit den Einnahmen dann da wirklich was Cleveres machen kannst. Aber das haben sie meiner Meinung nach nicht gemacht. Sie haben weiter Spieler gekauft, die gestandene Profis waren. Wieder allen voran Tim Wiese. Wo ich immer noch sage, es ist ein guter Torwart. Aber da muss ja irgendwas backstage, sage ich jetzt mal, im Lockerroom, muss ja was vorgefallen sein, ja. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Ich glaube nicht, dass es einfach daran lag, dass er einmal da oder ein oder zweimal irgendwie zur Fasenacht oder wie das da bei den Affen heißt, da feiern war oder so. Nee, ich denke auch, dass da irgendwo auch wahrscheinlich wirklich private Probleme irgendwo eine Rolle spielen. Vielleicht haben sie sich angegiftet. Du hattest ja das Beispiel in den Hut geworfen, dass das Wiese Sex mit Dietmar Hopps Schwester hatte, ne? Mindestens das. Mhm. Gegebenenfalls auch mit Dietmar Hopps Frau. Ja. Gleichzeitig dann aber noch, und jetzt pass auf, mit Marco Kurz Schwester. Aber gleichzeitig? Das definitiv. Gut, das ist natürlich dann der Super-GAU, ne? Ne? Also, und das Schlimmste war ja dabei noch, er hatte die Haare offen. Ja gut, dann ist natürlich der Rasseste aus, wenn du da am Fenster reinkommst und dann denkst, Tim, wie siehst du denn schon wieder aus? Also, ja. Wo steckst du denn da schon wieder drin? Mach dir doch wenigstens mal die Haare zu, oder? Also, okay. Also, glaubst du denn, die steigen ab? Sind Vorletzter? Ich muss mal jetzt hier die Tabelle, muss ich mal öffnen. Ja, das sollte bei mir auch noch gehen, das Internet funktioniert ja noch. So, das sind jetzt hier wieder schleppende Sekunden. Bundesliga ist das, ne? So heißt der Wettbewerb, glaube ich. Heißt der kleine Radatsch da. 20 Punkte und 4 Punkte Vorsprung Stand auf den FC Augsburg, dem Relegationsplatzbeleger. Ja, also da zeigt die Kurve bei Augsburg doch eher nach oben als die von Hoffenheim. Und es sind noch da 4 Punkte zwischen. Also von daher Man muss sagen, natürlich ist da rechnerisch noch alles möglich. Es gibt noch 21 Punkte, ne, sofern ich das richtig errechnet habe, mit meinem kleinen Holzrechenschieber, den ich hier neben mir stehen habe. Ich hab's klackern gehört. Und, ich dachte, es wäre Pinocchio mit dem Krückstock, aber es war doch der Holzrechner. Es war der Holzrechner, ja. Und was sagst du? Was ist deine Meinung? Schaffen sie es noch, den FC Augsburg abzufangen? Also wenn wir nur vom FC Augsburg ausgehen, sage ich, sie schaffen es nicht. Weil ich sehe den FC Augsburg in den nächsten Wochen auf jeden Fall stärker als Clubs wie Hoffenheim und vielleicht sogar stärker als Clubs wie Bremen und Düsseldorf. Ja. So, und von daher wäre dann gegebenenfalls die Düsseldorfer Fortuna ein Gegner, gegebenenfalls um den Relegationsplatz. Die sind aber schon 9 Punkte weg. Und dass Hoffenheim jetzt einfach mal 3-mal hintereinander gewinnt, sehe ich einfach mal nicht so kommen. Ich glaube auch so allmählich, gerade wie du gerade sagtest, der FC Augsburg macht ja wirklich eine positive Entwicklung, dass die Hoffenheimer direkt absteigen. Ja. Direkt absteigen. Und ich weiß nicht, jetzt frage ich dich mal, wäre das schade? Ich brauche die nicht in der Bundesliga. Nee, ne? Da müssen wir, glaube ich, auch so ehrlich sein. Die brauchen wir nicht. Genauso wenig wie Wolfsburg, ne? Das sind alle, ja gut, Wolfsburg hat vielleicht noch eine Daseinsberechtigung wegen dem sportlichen Erfolg der letzten Jahre. Die sind ja nun mal halt, auch wenn es durch Geld ist und so weiter, die sind ja nun mal halt Meister geworden. Ja. So, und denken wir da, und jetzt, ach, das ist jetzt mal eine Wunde, die ich von dir gerne mal treffe, weil davon gibt es nicht viele, die ich bis jetzt erkannt habe. Denken wir doch mal an das Tor von Graffici gegen den FC Bayern München. Ja, dieses Hacken-Ding, was da reinkullerte. Ja. So, von daher haben die schon irgendwo eine Daseinsberechtigung. Ich freue mich auch mal über Clubs wie Greuther Fürth, die mal eine Saison in der Bundesliga spielen, die aber eigentlich von Anfang an ja auch keine Chance hatten. Naja, aber hast du das nicht auch von Augsburg letztes Jahr gedacht? Ja, natürlich. Aber Augsburg hat in der letzten Rückrunde ja auch schon eine sehr starke Rückrunde gespielt. Ja, richtig. Und von daher muss man auch da sehen, dass die Mannschaft sich anscheinend in der Saison findet und dann irgendwo in der Rückrunde für ihre Verhältnisse explodiert, was dann vielleicht auch mal 3-4 Unentschieden sind, aber halt weniger Niederlagen als die Vereine, die unter ihnen stehen. Ja. Ne? Jetzt alleine die Zahl halt da, die Niederlagen, und wenn du die Tabelle auch noch aufhaben solltest, dass Hoffenheim 17 Niederlagen hat und Augsburg 13. Richtig, ja. So, und die haben zwar die gleiche Anzahl an Siegen, haben aber da eben klar 9 Unentschieden, die Augsburger im Gegensatz zu den 5 Unentschieden von Hoffenheim. Das ist ja auch das Ding bei der Fortuna, sie verlieren ja fast nie. Also ja. Das ist ja relativ pari alles bei denen, und da merkt man schon, wenn du einfach nur hinten dicht machst, eine Saison über, da kannst du schon mal so eine Bundesliga-Saison überleben. Nein, es hat ja Max Eberl am Sonntag im Doppelpass auch gesagt, da kann man auch das Beispiel Gladbach einfach mal nehmen. Auch Gladbach hat erst in Anführungsstrichen 7-mal verloren. Ja. Wenn man Bayern jetzt mal von außen vor lässt mit der einen Niederlage, die halt in der Saison spielen, die man kaum in Worte fassen kann, und dann Dortmund mit 5 Niederlagen sieht und Leverkusen auch ebenfalls mit 7, sieht man, dass 7 Niederlagen echt nicht verkehrt sind. Richtig, ja. Und von daher ist es gar nicht so eine schlechte Saison, die die Borussia zum Beispiel spielt. Na, überhaupt nicht. Wer sagt denn das? Nee. Nur weil ihr, ja, es wird halt manchmal so genannt, ne? Also wahrscheinlich bei euch in der Region eher kritisch als im Rest der Republik. Das kann sein, das kann sein. Aber ich sag mal so, die spielen immer noch mit um sogar Platz 4 meiner Meinung nach. Und schlägst du aber auch unglaublich intelligent den Bogen zu unserem nächsten Thema, und zwar dem Kampf um die Euroleague. Ja, eben. Aber bist du wirklich unglaublich intelligent. Ja, hör mal, wir setzen uns nicht umsonst 4,5 Stunden vorher zusammen. Ja. Ja. Meinst du, warum das Headset aufgegeben hat? Es qualmte. Ja. Nach dieser Vorbereitungszeit. Ja. Nach diesen, es ist ja immer so schlimm, du hast ja da so die sehen die und die hören die Leute ja nicht, deine impulsive Art, wie du mich dann anschreist und sagst, du musst das bringen, Pocho. Ja, und du sitzt ja jetzt auch oberkörperfrei da, völlig zugeschwitzt, und das Headset sieht, kann man sich so vorstellen, dass da nur noch so ein paar Drähte an deinem Kopf hängen mit so ein paar Plastiktropfen, weil der Kopf, er rödelt einfach bei dir. Das ist bei mir ja so eine Art Selbstaskese. Ich peitsche mich ja während der Vorbereitungssendung immer selbst aus, ja, um halt wirklich auf Temperatur zu kommen. Ja, ja, natürlich. Ja. Und dabei läuft nur das Brock Lesnar-Team. Ja. und Paul Heyman hält hinter dir das 4-12-Logo in die Luft. Ja, also läuft das. Nur so wirst du erfolgreich. Nur genau. So wirst du erfolgreich. Aber da habe ich halt die besten Coaches. Ne? Von daher. Aber das bleibt ja im Geheimen. Ja. Ich wollte jetzt gerade ein paar WWE-Coaches sagen, aber da fällt mir gar keiner ein. Ja, billige Hand. So, das sollten wir jetzt auch. Das sollten wir lassen. Euroleague. Euroleague, ja, ich muss mal kurz gucken, bis wo geht denn die Euroleague, die potenziellen Euroleague-Kandidaten? Bis Hannover allemal? Nürnberg würde ich jetzt sagen auf Rang 11 mit 35 Punkten. Eher nicht. Sorry, Tobi, aber ich glaube, Euroleague, da müssen wir mal unseren Arsch ein bisschen runterhalten, oder? Von der Punktezahl her geht's vielleicht noch. Es sind aber zu viele Vereine davor. Ja. Also es sind ja auch da nur 4 Punkte hin zum 6. Platz vom 1. FC Nürnberg. Aber sagen wir mal wirklich die Plätze 4 bis wirklich Nürnberg, vielleicht sogar, aber dann muss, wenn man Wolfsburg nennt, müsste man ja auch Stuttgart nennen. Also sagen wir bis Nürnberg, sind diese Vereine alle in einer Tabellenregion. Völlig richtig, ja. Das sind 2 Spieltage. Und von daher sind 2 Siege in dieser Tabellenregion von einer Mannschaft zu dieser Zeit der Saison jetzt oder auch in den nächsten Spieltagen 2 Siege wirklich mehr als diese 6 Punkte, die sie aussagen, weil sie ja auch gegeneinander spielen werden. Ja. Und von daher sprechen wir vielleicht nicht von 6 Punkte spielen im Abstiegskampf dieses Jahr, sondern von 6 Punkte spielen um die Plätze der Euroleague. Wäre doch auch mal was Nettes. Und wenn es so ist, dann haben wir es als erstes hier bei 4-2-Elber gesagt. Völlig richtig, völlig richtig. Und jetzt, wenn wir mal die Zäsur machen, auf Platz 4 haben wir Schalke. Ich glaube, die sind durch. Also die kommen auch, ja, die gehen auch als Vierter ans Ziel, denke ich mal. Das war auch eine relative Achterbahnfahrt, was die so spielen unter Keller. Und das sieht ganz gut aus. Jetzt hat man auch gehört, dass der Bastos gerne länger auf Schalke bleiben möchte. Das finde ich, ist ein klasse Spieler. Unfall. Und jetzt habe ich übrigens vor der Sendung habe ich ein schönes Interview beim VfL Wolfsburg gehört mit Diego. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Sprich, wenn man ihn jetzt im Sommer verkaufen würde, würdest du noch eine Ablöse von ihm oder würdest für ihn bekommen. Und er wurde dann gefragt von einem findigen, pfiffigen, griffigen Sky Sport News Commentator, ob er denn bleiben würde, wenn Wolfsburg nicht in die Euroleague kommen würde. Und da hat er gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Aber das Wichtigste ist erstmal das nächste Spiel. Also, Ne, das ist natürlich wieder diese Retortenantwort. Ich glaube, wenn die nicht Euroleague spielen, dann wird der Herr Diego sagen, hier komm, verkauft mir mal schön, kriegt er noch mal, was kriegt man für den? 12, 13 Millionen? Nein, noch nicht mehr ein Jahr vor Ende des Vertrages. Glaube ich nicht. Machen wir mal 8. 8 ist okay, mehr nicht. Gut. Und ich glaube, der wird dann auch schon ein Loch reißen im Werksclub Wolfsburg. Wenn sie dann nicht das Loch wieder mit Millionen stopfen, was sie bestimmt machen werden. Jetzt wollen sie ja den De Bruyne wollen sie ja verpflichten, weil der ja von Werder Bremen weg soll, wie Chelsea sagte. Er soll zu einem größeren Club gehen. Und ich weiß nicht, ob das der VfL Wolfsburg ist, aber auch Leverkusen und Dortmund ist übrigens an De Bruyne dran. Das ist das, was ich so vor der Sendung aufgeschnappt habe. Und ich glaube, das wären Clubs, da könnte De Bruyne sich auch wirklich mal beweisen. Bei Leverkusen oder bei Dortmund? Ja. In zwei Spielen in der Saison, oder? Nee, wenn er zu denen hinwechseln würde. In Bremen ist er der Shining Star. Ja, also es ist wirklich ein Top-Mann, kannst du nichts anderes sagen. Du, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Aber spieltechnisch sehr intelligent ist der. Zu Dortmund, glaube ich, passt er nicht, weil es einfach ein ausgemachtes Arschloch ist. Und zu Leverkusen, das sind natürlich nur Arschlöcher, da würde er natürlich unfassbar gut reinpassen. Das würde ich mal gern sehen, wie der in so einer Mannschaft klarkommt, in so einem starken Mittelfeld mit Castro und Schürrle etc. bei Leverkusen. Das würde ich gerne mal sehen. Aber ich glaube, Wolfsburg ist da keine Option. Die werden nicht international spielen, wo wir wieder beim eigentlichen Thema wären. Ich glaube, wir können den Schnitt über Schalke machen, denn für mich ist Frankfurt und Mainz noch nicht sicher in der Euroleague, auch wenn der Trend eher dafür spricht. Du, also für mich auch auf gar keinen Fall, besonders Frankfurt nicht, meiner Meinung nach. Frankfurt hat zwar jetzt durch die Weiterverpflichtung von Fee sicher irgendwo ein bisschen Rückenwind, aber meiner Meinung nach ist Frankfurt immer eine Mannschaft gewesen, die sehr schnell sehr zufrieden ist. Ja. Und anscheinend sind sie das ja jetzt im Moment aus. Jetzt haben sie 3-2 gegen Greuther Fürth gewonnen. Ganz war ja gar kein uninteressantes Spiel, jedenfalls streckenweise. Aber ich sehe da Mannschaften wie Freiburg und auch wegen der Raute im Herzen die Gladbacher stärker als Frankfurt. Ah, wirklich, du bringst ja wirklich die romantischen Frösteln raus. Das ist ja wirklich wunderschön. Ja, der gute Armin Fee hat ja gesagt, nachdem wir die 40 Punkte erreicht haben, jetzt sind es schon 42 Punkte, jetzt wollen wir auch in die Euroleague. Ist das ein zu hohes Ziel? Der Heribert Bruchhagen hat gesagt, Obacht. Wer hohe Ziele ausgibt, kann nur tief fallen. Ja, ist ja sowieso so ein Philosoph vom Herrn, der Heribert Bruchhagen. Den Bruchhagen würde ich gerne mal in einem MMA-Ring sehen. Den würde ich mal gerne in einem Darkroom sehen, aber... Was? Nix. Aber es war witzig. Auf jeden Fall. Du bist ja gerade auf so einer Comedy. Ja, ja. Nachdem du noch viermal in den letzten zwei Tagen Ted gesehen hast, ne? Genau, ich bin voll der Wortakrobat im gerade. Ach, ich weiß es auch nicht. Nein, Heribert Bruchhagen. Ich glaube, dass die Frankfurter halt im Moment da stehen. An einem Platz, den sie sicher verdient haben, denn sie haben ja auch wirklich starke Spiele gemacht. Besonders offensiv sind die Frankfurter meiner Meinung nach sehr stark gewesen. Aber sie haben von den Clubs da oben halt auch, was das Enge der Punktezahl ausmacht, macht ja auch die Tordifferenz ja eine sehr entscheidende Rolle. Und da sind ja auch alle sehr eng beieinander. Besonders in den oberen 3-4 Plätzen. Und ich glaube, dass die Frankfurter halt in nächster Zeit oft solche 3-2 2-1-Spiele haben werden, die sie knapp gewinnen werden, wenn überhaupt. Und wenn dann eine andere Mannschaft da deutlicher gewinnt und auch gewinnt, stehen die dann davor. Von daher Ich glaube, das ist im Moment spannender als der Abstiegskampf und spannender als der Meisterschafts- und Champions-League-Bereich der Liga. Ich finde das unglaublich geil, was da gerade in der Euroleague-Zone der Tabelle gerade abgeht. Ich finde das so geil. Jetzt muss ich mal kurz sagen, ich als geborener Hannoveraner muss sagen, nach dem glorreichen 2-0-Sieg gegen einen Club, der einen 92 Minuten dominiert hat, aber trotzdem 2-0 gewinnt, da muss man ganz ehrlich sagen, also wenn es einer nicht verdient hat, in die Euroleague zu kommen, dann ist es Hannover 96. Da läuft wenig bis gar nichts rund im Moment. Wenn wir Zieler teilweise nicht hätten im Tor, dann wir wahrscheinlich wie beim HSV mit Adler, dann würden wir gar nicht auf Platz 10 der Tabelle gerade stehen. Aber bei 96, wenn ich da jetzt mal mein Insiderwissen rausposaunen dürfte, das wird definitiv nichts. Der 2:0-Sieg in Augsburg gegen Augsburg, es war mal wieder ein Auswärtssieg. Das dürfte ja bekannt sein, dass die 96er auswärts eigentlich nicht gewinnen. Da haben sie quasi das K-Fape gebrochen. Die Hunde. Und das glaube ich nicht. Der Mem Juf wird uns schön verlassen am Ende der Saison, bin ich mir sicher. Der wird, denke ich, mal zu Dortmund gehen. Und ja, wenn Lewandowski wechseln sollte, oder? Auch wenn er bleibt. Okay. Mhm. Weil der Julian Schieber... Also mal ganz im Ernst, ja? Also mal ganz im Ernst. Mit einem Quartal voll Training kann ich da noch mithalten mit dem Julian Schieber. Also ganz im Ernst, das ist für mich ein absoluter Blender, den man für den 5,5 Millionen vorher ausgeben kann da. Also das ist für mich, nee. Der wird kommen, bin ich mir sicher, auch wenn Lewandowski bleibt, denn die haben ja wirklich nur einen Stürmer. Wenn der Lewandowski, stell dir vor, der reißt sich da jetzt was, oder wie bei Toni Kroos, ein Adduktorenmuskelbündelriss, ich weiß zwar nicht, wo das sein soll, oder was auch immer man sich dafür reißen muss. Wenn das mal beim Lewandowski passiert, ja, dann ist die Bude dicht bei denen. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Johanna, würde Stromberg sagen, ne? und bei 96 nochmal, da nochmal kurz zu kommen. Platz 10, ich denke mal, plus, minus, einen Platz sehe ich noch drin, aber Euroleague leider nicht. Die letzten zwei Jahre waren wirklich schön und ich finde, dieser kleine Club hier aus dem nördlicheren Teil dieser Region, der hat uns doch wirklich wacker vertreten, oder, in der Euroleague? Auf jeden Fall. Ohne diese Millionen Arschgeblase Touren wie wir es beim VfL Wolfsburg gesehen haben, und ich finde, das war wirklich ein sympathischer Auftritt in den letzten beiden Jahren mit unserem Herrn Slomka. By the way, der muss weg, der Typ. Und ja, das kotzt mich schon an, wenn ich hier bei mir in der Stadt, ich wohne in Langenhagen, es ist man kann sagen, es ist so der edle Vorhof von Hannover, ja. Das Grünwald von Hannover, ja. Absolut. Ah, okay. Wenn man da in unsere Mall geht, dann zum Expert, ne? Zum guten alten Expert. Da fährt auch mal so ein kleiner Roboter bei uns rum. Ein kleiner Roboter mit so einem Blubberkopf. Ja, ich weiß nicht, ob da der kleine Mann vom C3PO drin sitzt oder so. Aber wenn du dann da reinkommst, hängen überall. Überall hängen die Slomka-Konterfeis. Da denke ich immer nur, du schielende Sau. Du magst ja wirklich ganz nett bei den älteren Damen und so ankommen und so, ach guck mal, das ist ja wirklich, ach der nette Herr Slomka, guck mal hier. Na, das hätte ich aber nicht gedacht, dass der Werbung hier für Expert und so macht. Aber naja, der ist so nett. Da steht der hinter. Nein! Verdammte Scheiße! Jetzt ist Schicht hier! Der muss weg! Dieses Lulutsch-Fußball da, dieses Nonnenhockey, Hallenhalmer! Bei uns hat man früher gesagt, hier, Hallenhalmer! Das ist vorbei. Der muss weg. Wenn ich diesen Fußball von ihm sehe, da kriege ich Sprühstuhl. Ganz im Ernst! Wenn ich diesen Slomka schon da rumhocken sehe auf der Bank, da kriege ich halt zu viel! Der mag noch so nett sein. Oh, haben wir doch Gott sei Dank verlängert mit dem. Ein Glück, wir kriegen doch nichts Besseres. Richtig. Aber es wird auch nicht besser mit dem. Der muss weg! Der ist ausgebrannt. 3-4 tolle Jahre hatten wir mit dem. Der hat uns schön vom Abstieg bewahrt. Der hat uns hier schön 2 Jahre in der Euroleague beschert. Schicht. Manchmal ist auch gut. Pocho, der Slomka muss weg. Und das sage ich jetzt hier zum letzten Mal. Wie bitte? So, wen haben wir denn da noch? Den guten HSV. Hatte das ein oder andere Problemchen jetzt am Wochenende, oder? Echt? Du, hör mal, ich spiele ja Communio und ich war echt froh, dass ich Adler im Tor hatte. Ja? Was sagst du zum HSV? Ist da der Euroleague-Platz realistisch? So blöd es klingt und so runtergespielt, wie das auch manchmal wird. Mit diesen 7 Differenz-Gegentoren, den sie beim Spiel gegen den FC Bayern München sich geholt haben, haben die das mit Abstand schlechteste Torverhältnis von den Leuten da oben. Ja. Und von daher wird der HSV um die Euroleague meiner Meinung nach keine Rolle spielen. Hast du das Spiel gesehen? Ja, ich habe es nachgeholt. Wenn die Bayern hätten die Vollgas gegeben, dann wäre es noch historischer geworden. Ja. Dann wechselt der Heinkes, heißt er, glaube ich. Jo. Was? Der Co-Trainer vom Sommer, den meine ich, weißt du? Ja. Da wechselt der irgendwie in der 75. Minute nochmal kurz Thomas Müller und Franck Ribéry rein. Gut, da wirst du natürlich das bei Sky 90, das war auch das Schöne bei Sky 90, war Thorsten Fink zu Gast. Aha. Einen Tag nach dem Spiel. Ja, schön. Und wer saß neben ihm? Ditsche. Ja. Ditsche. Ditsche. Ditsche. Hat dann gefragt, ja, was so geht, ja. Olli Dittrich hat ihn verteidigt, wo nur ging. Der Patrick Wasserzieher, der Moderator. Und das ist, ich finde, das ist der beste Fußball Host, sage ich jetzt mal, den wir haben in Deutschland. Ich finde den wirklich spitze. Ich finde den klasse. Mhm. Und der hat ungewohnt, ich glaube, der scheint auch Hamburg-Fan zu sein. Oder scheint so, ich weiß es, ich kann es ja nicht sagen. Aber der hat so auf den Fink eingehämmert. Eingehämmert. Hammerfist, Elbows, Kakina Clutches und den einen oder anderen Komora-Lock hat er auch ausgepackt. Das darf nicht wahr sein. Doch, der Fink, der wurde schwindelig beleidigt, kann man fast sagen. Und das einzige Schutzschild, das der Thorsten Fink hatte, das war Ditsche. Der hat ihn verteidigt, wo nur ging. Und da kam von der anderen Seite, da saß auch noch in der Runde, saß Lothar Matthäus, auch noch eingehauen, hat auch noch mal den Elbow-Dog ausgepackt. Und der Ditsche hat ihn verteidigt, wo nur ging und so. Und das tat mir wirklich schon leid, der Olli Dittrich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich habe ich gedacht, der HSV ist ein klarer Club für oder ein klarer Kandidat dafür, dass die Euroleague sicher ist bei denen. Aber nach dem Spiel, ich bin mir sicher, dass sie jetzt am Wochenende, ich glaube, gegen Augsburg müssen sie, ne? Ja. Da werden die gewinnen. Wenn die da nicht gewinnen, dann müssen sie da ein paar Notschlachten, also ganz klar. Und glaubst du, da kommt so eine typische Reaktion? Trotzreaktion muss kommen. Die muss kommen, Chris, das gebe ich dir, aber wir sind auch nicht mehr in einer Zeit, meiner Meinung nach, im Fußball, wo man damit rechnen muss. Nein, das sind alles so abgewichste Profis. Wenn die keinen Bock auf den Trainer haben, dann spielen die weiter so. Meinst du, das liegt am Fink? Ich mag den ja nicht. Gut, Fink ist so ein ganz, ganz spezieller Typ. Meiner Meinung nach ein ähnlicher Typ wie Thomas Strunz und so weiter. Die Wie Thomas Strunz? Wie kommst du denn auf den? Ja, weil das alles es sind alles so schön geföhnte Leute, die eigentlich nur, weil sie beim FC Bayern gespielt haben, die mediale Wirkung haben, die sie heute haben. Ja, wobei der Thomas Strunz sagt wirklich vernünftige Sachen beim Doppelpass. Ich habe nicht so weiter gegen den Thomas Strunz. Ich habe auch so nichts gegen den Fink. Mein Problem ist damit, dass das alles so gelackte Leute sind. Und so Leute möchte ich nicht immer nur an der Trainerbank sitzen sehen. Weißt du, er hatte aber Erfolg mit dem FC Basel. Ja, geh. Aber das ist ja auch nicht alles. Das hatte ein Trainer nochmal von Stuttgart, der groß. Der hatte auch sehr viel Erfolg in Österreich und so weiter. Ja, sicherlich. Sicherlich. Und das Schöne ist ja auch, da schenkt sein Ex-Spieler Serdar Shaqiri schön in 8 Minuten eben schön so eine Bude ein. Ne? Aber wie man den auch so frei stehen lassen kann, kommen wir später zu bei unserem großen FC Bayern-Blog, präsentiert von T-Online. Your friend to call everywhere. Und everywhere. Heute alle Smartphones zum halben Preis. Ja, wir geben euch die Erlaubnis, ruft jetzt an bei der Telekom in eurer Stadt, in eurem Local Provider und dann fragt einfach nach, hier, Stichwort Volltreffer Podcast. Die haben gesagt, wir bekommen heute alle Telefone umsonst. Müsst ihr mal machen. HSV können wir, glaube ich, sagen, nach dieser empfindlichen Niederlage nicht mehr so der Kandidat, oder, für die Euroleague? Für mich nicht, nein. Meinst du, es ist so ein gewisser Bruch? Der Crack in der Mannschaft? Meinst du, das hat After Effects, wie wir Linguistik-Studenten sagen? After Effects? After Effects. Ja, das kann schon sein, je nachdem, wie der Fink da ausrastet. Aber ich glaube eher, dass das Problem beim HSV sein wird, dass diese Niederlage jetzt wirklich bis zum letzten Spieltag in jedem Interview angesprochen wird. Und sie werden diese Niederlage nicht einfach so wegstecken, wie es jetzt dargestellt wird. Okay. Das glaube ich nicht. Also glaubst du nicht an die Trotzreaktion? Gegen Augsburg können sie schon gewinnen. Dafür haben sie einfach auch einen Einzelspieler wie Van der Vaart, der ja auch zum Beispiel beim Bayern-Spiel ein völliger Totalausfall war, ja, der dann auch mal einfach aus 30 Metern ein Tor schießen kann. Das kann schon für 3 Punkte gegen Augsburg reichen. Aber dieses Spiel um den sechsten oder fünften Platz der Bundesliga, ich glaube, dafür war der Knacks wirklich jetzt zu groß, den sie durch das 9:2 gekriegt haben. Ja. So über BMG, wie ich gerne sage. Haben wir da genug gesagt? Ich glaube, es ist so aus der kalten Küche können die kommen, ne? So, da rechnet keiner so richtig mit, aber hoppili hoppi. Und dann sind sie Sechser und sind in der Euroleague. Ja, eben, das wird doch toll, das sähe doch gut aus am Ende. Also würde mich schon sehr freuen. Und das ohne Stürmer. Ja, leider muss man das so zugeben. Nein, aber ich glaube, dass sie weiterhin, ich habe keinen Vertrag bei denen, aber die werden weiter kompakt stehen, von Spiel zu Spiel denken und dann werden sie am Ende dann Sechster werden. Ja, danke Lukas Podolski für das Interview. ja, gerne, ne? Gibt es denn da schon Transfergerüchte? Ich meine, bei Hannover ist gerade, wenn du die Hatz, die Hannoversche Allgemeine Zeitung oder die NP, die neue Presse eröffnest, dann, egal wo du aufschlägst, ist das Gesicht von Bittencourt auf der zu sehen. Kennst du Bittencourt von Dortmund? Ja, das ist doch der Sohn von dem anderen Bittencourt. Genau, sitzt rechts hinten auf der Bank. Hat doch ein Tor gemacht jetzt auch. Oder? Der hat ein Tor gemacht, ja. Wenn man die Zeitung aufschlägt, sieht man, oh, Bittencourt, offizielle Manager und Verantwortliche haben sich getroffen. Was ist das? Wie lange wird die Ausleihe etc.? Das ist gerade das Ding bei uns. Bittencourt nach Hannover für ein oder zwei Jahre ausleihen, finde ich, ist eine sinnvolle Lösung. Der Junge hat, glaube ich, was drauf. Mhm. Und bei uns spielt er. Ne, bei uns wird er spielen und gut, sicherlich, ich bin auch kein großer Stindl-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist zwar ein Workhorse, wie wir sagen, und ich glaube, den wird er dann auch verdrängen über mittleren Zeitraum und finde ich gut. Schlaudraff könnte auch langsam mal zum Jordan geschickt werden und ich glaube, das wäre ein sinnvoller Transfer. Aber jetzt frage ich dich, du, als Insider, von Borussia München, Moment, Gladbach, gibt es da schon Spieler? Vielleicht noch so eine Granate wie Luc de Jong? Da gibt's wirklich was. Also, ja, dann erzähl doch mal, interessiert mich. Also die Max Kruse-Gerüchte, die verdichten sich ja. Die sind ja fast schon fix. Ja, aber das ist doch auch süß, wie der Max Eberl. Ja. Ich bin im offiziellen Max Eberl Fanclub. Du bist zweiter Kassenwart, da habe ich gelesen. Ich bin der zweite Klassenfahrer, bin ich. Und der Max Eberl hat ja auch gesagt, also beim Doppelpass durch die Blume, ja, da konnte der Von Torra noch so schön fragen, wie er wollte. Der kommt. Der wird kommen, ja. Der kommt, ne? Ist guter. Habt ihr, glaube ich, auch selbst gemerkt, ne? Ja. Nein, aber es war doch die beste Reaktion, die er zeigen konnte. Absolut. Denn dadurch spielte er nicht international nächstes Jahr. Auch das ist in Ordnung. Immer noch besser als gegen den Abstieg. Richtig. Aber gibt's sonst noch einen? Ja, es gibt also noch, Luc de Jong möchte ja gerne seinen Bruder in Gladbach sehen. Wer ist das? Der ist Kapitän bei Ajax. Wie heißt der? Siem oder so? Siem de Jong? Also, ja, gut. Ja, nö. Was wird der kosten? Wird er, wenn er bei Ajax? Ja, ich glaube nicht, dass er so, ja, laut Transfermarkt, glaube ich, einen Wert von knapp 8 Millionen. Mhm. Hat aber noch 2 Jahre Vertrag oder so, von daher wäre das schon ein teurer Spieler. Habt ihr denn Kohle? Natürlich haben wir Kohle. Im internationalen gespielt. Aber, Ihr habt doch nur Euroleague gespielt. Ja, und? 2 Jahre Euroleague gespielt, da ist nichts hängen geblieben. Naja, nein, aber ich glaube schon, dass sie nicht auf dem letzten Loch pfeifen, was die finanzielle Lage angeht. Und vielleicht will Dortmund ja den Hermann noch haben. Nein, also das wären Transfergerüchte, die von Gladbach weggehen. Ja gut, das kann aber nicht. Für den Hermann bekommt er mit Sicherheit 10, 15 Scheine. Ja, aber die werden, ich glaube nicht, dass sie ihn abgeben. Ne, warum auch? Hm? Hat er nicht erst verlängert? Ja, der hat bis 2015 Vertrag. Ich bin informiert, merkst du es? Ja. Also der Bruder, was spielt der? Ich glaube, der ist Spielmacher, also offensives Mittelfeld. Sprich, Granit Xhaka Zukunft ist eher suboptimal. Granit Xhaka spielt ja eher den defensiven Part im Mittelfeld. Ach, ist das so? Ist, wenn er denn spielt. Ich finde, meiner Meinung nach werden sie nicht direkt wieder verkaufen, das glaube ich nicht. Ich glaube, die lassen ihm auf jeden Fall jetzt noch Und nach der nächsten Saison kann man darüber urteilen, ob er angekommen ist oder nicht, weil er ist auch noch sehr jung. Ja, ja, klar. Wenn er bis dahin nicht eingeschlagen hat, beziehungsweise bis dahin immer es noch nicht schafft, einen Torben Marx zu verdrängen aus dem Mittelfeld, dann denke ich, hat er in der Bundesliga an sich nichts mehr verloren. Torben Marx finde ich aber auch gut. Ja, ist halt ein Kämpfer, ne? Es ist eine Kampfsau. Ja. Und ich meine, das ist noch so ein Fußballer, der sieht noch aus wie so ein Fußballer, weißt du? Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und so, das ist noch ein Fußballer. Ja, allein ja. Die Frisur alleine schon. Hör mal, die war doch in den 90ern schon nicht mehr in. Aber da scheißt so ein Typ ja, drauf. Ja, da scheißt er drauf. Eben, der fährt nach Hause und freut sich über sein Koni-Gewindefahrwerk mehr als über alles andere. Absolut. Ja? Und fährt dann ein bisschen Matchbox-Autos. Ja, genau. Schön. Mit Strasssteinen drauf. der SC Freiburg mit dem, das können wir uns, glaube ich, festlegen, wenn wir am Ende der Saison unsere Year-End Awards. Oh, hast du die jetzt einfach mal so rausgehauen? Die habe ich jetzt gerade announced, official. Wow. Und übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, am Ende der Saison wird es auf 4.12er die Year-End Awards gehen. wo wir gerade dann nochmal über Social Media etc. sprechen, wenn ihr über die aktuellsten Pressekonferenzen der Champions League, über die aktuellsten Transfergerüchte, die sich jetzt langsam häufen, informiert sein wollt, dann followt uns unter @4ecken2elver auf Twitter oder macht bei lustigen Frivolen Polls mit, wie heißt das? Votings, oder? Ja, Voting sagt man, glaube ich. Voting. Die Kids sagen das so. Auf facebook.com/, und jetzt machst du den Rest? Ich bin nicht bei Facebook. 4ecken2elver. Und da läuft aktuell das Voting Malaga versus Dortmund 1. Quasi das Hinspiel. Wer wird gewinnen? Und da führt aktuell Dortmund. Klar. Für alle, die das vielleicht Dortmund nicht mögen und das einfach mal ändern wollen, sollten sie da mal klicken. Die müssen da mal klicken und... Ne? Wenn ihr ein Herz für Tiere habt, dann doch einfach mal liken. Einfach mal liken und einfach mal vielleicht auch so eine Umfrage einfach mal teilen. Würden wir uns sehr drüber freuen. Wir haben in unserer Phase, wo wir 3 Monate lang nicht gesendet haben, haben wir 25 Likes verloren und die gilt es natürlich wieder einzufangen. Vielen Dank, liebe Hörer. Und wir waren gerade beim SC Freiburg. Ja, mit dem tollsten Trainer der Welt. Es ist, oder? Ein klasse Kerl, mit dem möchte ich mal ein Bier trinken. Ja, wirklich. Würde ich mich freuen, wenn das mein Nachbar wäre. Hm? Oh, der ist so super, der Christian Streich. Und SC Freiburg, klarer Kandidat für das One-Hit-Wonder der Saison, oder? Mehr als Frankfurt? Fragezeichen? Ja, denke ich schon. Also da sehe ich Freiburg doch auf jeden Fall vor Frankfurt, vielleicht sogar vor Mainz, weil Mainz da halt nicht so konstant ist, wie es Freiburg eigentlich ist. Die letzten Spiele nicht, aber da hatten sie ja den besten Aufbaugegner am letzten Wochenende wieder. Oh. Und von daher glaube ich schon, dass Freiburg gegebenenfalls am Ende der Saison wirklich Sechster wird und dann auch verdient, weil sie erstens einen sehr guten Fußball gespielt haben und zweitens, wie gesagt, einen Trainer haben, dessen Understatement seinesgleichen sucht, auf jeden Fall in der Bundesliga, und den 90% der Reporter immer noch nicht verstehen. Und das amüsiert mich jedes Mal wieder. Absolut, absolut. Übrigens sehe ich gerade, ich bin gerade auf der Kicker-Seite vom SC Freiburg. Ich finde, dieser Club hat jeden Follower verdient. @SC_Freiburg lese ich gerade. Einfach mal followen. Ich glaube, da sollten wir auch gleich mal so eine kleine Welle in Bewegung setzen. Alle SC Freiburg followen. Großartiger Verein. Auf jeden Fall sehr sympathisch. Ich bin sehr oft da vorbeigefahren in meiner Jugend und Kindheit am Stadion des SC Freiburg, weil ja, um es mit einem Zitat von Otto zu sagen, meine Eltern waren so arm, Nachnamen konnten wir uns gar nicht leisten. Ja. Und von daher, nein, wir haben immer Urlaub im Schwarzwald gemacht, im wunderschönen Schwarzwald, sind dann im Auto hingefahren. Und früher war es ja so, dass dieses Stadion früher mitten in der City lag. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch das gleiche Stadion ist, was da mitten in der Stadt lag. Aber man konnte wirklich, wenn man dran vorbeigefahren ist, aus dem Auto in das Stadion reingucken und Bundesliga-Fußball sehen. Ich glaube aber auch, diese ganze Stadt Freiburg ist so auf Understatement gepolt. Wenn es dem Club schlecht gehen würde, ich glaube, die würden drumherum um Stadion die Häuser einfach abbauen. Ja. Und die Steine und Stahl verkaufen, nur dass es dem Club ein bisschen gut geht. Ja, definitiv. Großartig. Unglaublich sympathischer Club. Ja. Und das ist ein Club, der die Bundesliga bereichert, im Gegensatz zu anderen Clubs, die wir eben schon mitgenannt haben. Und für Christian Streich brennt immer ein Sambuca in der Kathedrale meines Herzens. So viel, oh, jetzt habe ich Bock auf einen Sambuca. Jetzt hast du das. Rein Kaffeeboden. Der erste FSV Mainz, ich glaube, der nächste Kandidat zum Top-Heel der Saison bei den Year-End Awards bei Firken 2L war Thomas Tuchel. Ich glaube, der könnte auch immer noch eine starke Manager-Heel-Rolle in der WWE verkörpern, oder? Mindestens da. Aber ich glaube, das Schlimme ist, der hätte es in meinen Augen einfach nicht verdient. Weil, ganz ehrlich, selbst wenn er sich sympathisch darstellen will, ja, er schafft es nicht. Aber es ist ein Prediger vor dem Herrn. Pocho, jetzt müssen wir mal ehrlich sein. Jetzt müssen wir, also mal unter uns Pastorentöchtern. Ja, ja, ja. Der Erfolg gibt ihm seit Jahren recht. Da kann man nichts anderes sagen. Ey, der hat doch nun wirklich auch keine großartigen Mittel. Definitiv nicht. Ah, der ist Fünfter schon wieder. Sechster. Ja. Nein, das stimmt schon. Und dass er auch immer noch bei Mainz bleibt und so weiter und das auch klarstellt, das ist ja auch ein Zeichen von Charakter. Absolut. Aber es ist halt dieses Ganze, wie der rüberkommt. Auch wenn man, ich weiß ja, dass du auch da so ein filigran Mensch bist, der auch ein Spiel mal nebenbei ein bisschen beobachtet. Wenn man diesen Mann an der Seitenlinie beobachtet, einen so respektlosen Menschen an der Seitenlinie wie diesen Mann, gibt es kaum in der Bundesliga. Und das ist einfach einer, der zu oft gestreichelt worden ist als Kind und das geht nicht. Aber über den Club kann man grundsätzlich sagen, ist das nicht der unsympathischste, oder? Nee, im Gegenteil. Ich bin, was Mainz angeht, doch durch die Fanfreundschaft von Gladbach und Mainz doch auch ein bisschen involviert in die Sache und denke da auch immer an das Pokalspiel gegen Mainz zurück, wo ich damals auf dem Bökelberg war. Das war schon toll. Also das war eine ganz andere Stimmung, als die dann beide in der zweiten Liga gespielt haben und so um den Aufstieg ging. Das war eine schon tolle Situation. Ich mag den Verein auch an sich, aber Tuchel ist für mich ein rotes Tuch. Oh. Auf Platz 5 hätten wir den letzten Kandidaten für die Euroleague. Eintracht Frankfurt, Armin Fee, du hast es gerade schon erwähnt, hat seinen Vertrag, glaube ich, um ein Jahr wie immer verlängert, ne? Mm-hmm. Und, ach Gott, ich mag zwar jetzt den Manager, gerade habe ich es noch gesagt. Hochrangig. Mag ich ja überhaupt nicht. Okay. Den mag ich ja überhaupt nicht. Und ich finde es aber immer ganz, ganz trollig zwischen den beiden, wenn sie sich auf irgendwelchen PKs immer gegenseitig einen reinstibitzen. Und das finde ich ganz süß. Aber grundsätzlich gegen den Club habe ich jetzt auch nichts. Weiß ich aber nicht, ob die uns jetzt großartig in der Euroleague vertreten. Erfolgreich. Nee, das erstens nicht. Und sagen wir es so, ich habe auch nichts gegen den Club und so weiter. Es gibt auch sehr viele Fans sicher von diesem Club, die ganz genau wie wir über unsere Vereine denken. Aber sagen wir, wie es ist, Frankfurt hat auch eine Menge Problemfans. Und ob ja, die unbedingt, das sind die Problemfans überhaupt. Und ob die unbedingt in Europa auf Tour gehen sollten, um den deutschen Fußball zu vertreten, ist schade für die richtigen Fans davon so weiter. Aber auch solche Sachen muss man da einfach mal ins Auge fassen, auf jeden Fall. Übrigens, da könnte man kurz ein bisschen Werbung für Sky machen, denn ab diesem Freitag, 19 Uhr auf Sky Sport HD 1 oder 2, da blickt man auch gar nicht mal durch, gibt es eine neue Doku über die Ultra-Fan-Kultur der ersten und zweiten Liga. Finde ich, ist glaube ich mal was recht Interessantes. Muss auf jeden Fall mal angesprochen werden, weil Ultras sind ja nicht gleich diejenigen, die da Genau. Die Sache machen, da Pyro zünden und so weiter. Das ist ja nicht das Gleiche. Das ist in vielen Köpfen halt so drin. Ich kann mich da auch an Zeiten erinnern, in Gladbach, als ein Václav Zverkos noch in Gladbach gespielt hat, der eine unglaublich starke Bindung zu den Gladbacher Ultras hatte. Und das war immer toll zu sehen, dass da halt eine Fangruppe ist und die auch noch von einem Spieler, der nebenbei sehr, sehr sympathisch war und ist, dann auch so akzeptiert wird. Und da hat man auch immer so eine Zusammenarbeit zwischen dem Verein und so weiter gesehen. Ich habe aber auch schon anderes mitbekommen. Ich habe auch selbst in Gladbach schon, oder beziehungsweise am Bahnhof in Gladbach, eine Bierflasche an den Kopf gekriegt und hatte da nur so tolle Polizisten neben mir stehen, die Sache gefilmt haben. Und als ich sie darauf angesprochen habe, die mir dann gesagt, dass das Filmmaterial wichtiger wäre, um später präventiv zu arbeiten. Da sieht man mal, was dann passiert. Mhm. Aber um es mal so zu sagen und um auf den Punkt zu kommen, die Ultras sind halt nicht die gleichen wie diese Fans, die einfach nur auf Krawall aus sind. Genau. Ne? Völlig richtig. Nicht jeder Gamer stinkt und nicht jeder Ultra zündet. Na gut, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber wenn du dir mal diese ganzen Let's Plays auf YouTube anguckst, also. Ja, ist ja auch nicht jeder Gamer ist ja auch kein Let's Player. Wir sind ja auch coole Kids, wir beide. Wir sind coole Kids, ja. Wir machen aber auch nicht diese schwachsinnigen Let's Plays. Das ist wahr. So, Das so viel zur Bundesliga. Kommen wir jetzt zur großen Champions League Review in dieser Sendung. Und bevor wir da über Details sprechen, komme ich nochmal zum leichten Pluggen. Und zwar könnt ihr auf facebook.com/4Eng211 euch nochmal die Partie PSG gegen Barcelona und FC Bayern München gegen, wie hieß der Club? Juventus Turin. Nochmal in der Zusammenfassung angucken. Das haben wir jetzt ein bisschen etabliert auf unserer Facebook-Seite. Also wenn ihr jetzt nicht Sky-Abonnenten seid oder so und einfach mal am Tag danach nochmal eine Zusammenfassung schön euch auf der Arbeit im Büro angucken wollt oder zu Hause, dann geht einfach auf unsere Facebook-Seite und guckt euch da nochmal die Zusammenfassung an. Wird euch jetzt schon ab dem letzten Spieltag, wird euch das in aller Regelmäßigkeit präsentiert. Ich finde, das ist doch ein wunderschöner Fanservice, oder Pocho? Das ist der beste Fanservice, den du haben kannst, weil ganz ehrlich gesagt, so einfach da was zu finden, ist es ja auch nicht. Genau. Die Zusammenfassung. Genau. Es kommt ja erst heute Abend nach dem Dortmund-Spiel und wenn er vorher vielleicht sagt, ah, ich muss morgen früh aber früh arbeiten, gar kein Problem. Dann guckst du auf 4Ecken211 und schon hast du die Sache da schon im Kasten. Ja, der Pacho hat's drauf, er weiß, wie es läuft. Ich werde dich auch dafür bezahlt. Genau, ja. Wollen wir erst über Barca sprechen oder erst über Bayern? Nee, lass uns erst über Barca sprechen, um Bayern richtig aufzubauen. Und die Fans da draußen des FC Bayern Podcasts, 4Ecken211 Podcast, da wirklich, nein. Reden wir über Barca. Ich habe die Konferenz gesehen, ich habe aber dann nochmal beide Zusammenfassungen gesehen und ich muss sagen, 2-2 ist sehr glücklich. Hast du das zweite Tor gesehen von jetzt habe ich den Namen vergessen, von dem in der 94. Halt. Minute das Spiel. Genau. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Es war ganz klar ein Victor Valdes-Fehler, die wollen ja auch, also oder Victor Valdes möchte ja auch den Verein verlassen, möchte ja auch Barcelona verlassen, weil er mal andere Kulturen etc. kennenlernen, finde ich auch mal einen interessanten Ansatz. Du gehst vom besten Club der Welt einfach weg, weil du was anderes sehen möchtest, finde ich sehr sympathisch. Macht ihn auf jeden Fall sehr glaubwürdig. Genau, gibt aber auch wieder dann das ein oder andere Problem, wer kommt, ne? Da wieder das Thema Ter Stegen. Ja, aber ganz ehrlich, du glaubst doch nicht, dass der FC Barcelona einen Stammtorhüter bei Ter Stegen sich zwischen die Pfosten stellt. Ich weiß es auch nicht, kann es mir nicht vorstellen. Dafür ist er einfach auch körperlich nicht der Superstar. So, und in der Halbzeitpause musste, wie du vielleicht weißt, Lionel Messi ausgewechselt werden, weil er sich eine Fleischwunde am Knie zugezogen hat. Und er ist jetzt 3 Wochen verletzt, sprich, er wird nächste Woche im Rückspiel im Camp Nou. Er ist wirklich 3 Wochen verletzt? Mhm. 10 Tage, glaube ich. Wegen dieser Fleischwunde? 10 Tage oder 3, was war denn das? Naja, auf jeden Fall wird, was das Wichtigste ist, er wird nächste Woche gegen Paris nicht spielen. Und ich glaube, das ist ein Indikator, auf den es sich aufzubauen lässt. Ich meine, 2-2 ist jetzt nicht eine rosige Ausgangslage. 2 Auswärtstore für Barcelona ist schon wieder gigantisch, ist schon wieder echt heftig. Und der Elfmeter von Alexis Sanchez war einer. Punkt aus. Mhm. Mickey Maus, ist also, wie man sich so doof anstellt als Keeper, ist mir ein Rätsel und ich glaube, dass das wird reichen, auch wenn Messi fehlt und noch einer ist verletzt. Wer war denn das noch? Auch noch ein. Ah Gott. Da müsste ich doch jetzt glatt nochmal nachrecherchieren, aber ich glaube, das reiche ich später nochmal nach. Was glaubst du? Nächste Woche im Rückspiel. Ist der Indikator Ausfall von Messi so groß, dass Paris samt David Beckham, war ich auch überrascht, dass er auf der 6 gespielt hat, sie müssen ja 1-0 gewinnen. 1-0 reicht. Meinst du, das wird passieren? Nee. Gehe ich nicht von aus. Also überraschend, mich hat das Ergebnis auch überrascht, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass Barcelona in Paris sogar gewinnt. Mhm. Man darf aber nicht unterschätzen, dass, wie du eben schon gesagt hast, Barcelona 2 Auswärtstore geschossen hat. Und wenn Paris ins Rückspiel mit einer Hauruck-Taktik geht, was sie irgendwo auch müssen, weil sie müssen ein schnelles Tor schießen, dann glaube ich auch bei einem Messi-Ausfall, dass Barcelona die Mittel und auch die Spieler zur Verfügung hat, um die ganz eiskalt auszukontern und schnell auch zu Hause 2-0 zu führen. Absolut. Und dann ist der Drops gelutscht. Ich meine, 0-0 würde ja reichen. Ja, aber dann ist nach 2-0 ist der Drops gelutscht. Ja, Blaise Matuidi hat das 2-2 geschossen. Auch ein sehr interessanter junger Franzose. Ich glaube auch, das wird, ich muss aus meiner Bayern-Sicht natürlich sagen, leider nicht reichen für Paris. Denn ich würde natürlich lieber gegen Paris spielen. In einem etwaigen Halbfinale als gegen Barcelona. Wobei mir so ein bisschen der Schrecken genommen wurde. es ist jetzt nicht so, als wenn jetzt, ich weiß nicht, wann die Auslosung ist, wenn es feststeht, dass Bayern im Halbfinale, sollte es denn soweit kommen, Gott bewahre, gegen Barcelona spielen, glaube ich, dass wenn Bayern das Rückspiel heim hat, es 50-50 steht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bayern muss sich doch im Moment vor nichts Sorgen machen. Nicht vor Barcelona und auch nicht vor Real Madrid. Du, Real Madrid habe ich keinen Schiss vor. Hört sich jetzt, das können die Leute wieder denken, oh Gott, der Bayern-Typ, da weißt du, mit seiner Weißwurstfabrik da im Hintergrund, da mit Mönes, hat der wieder eine große Klappe. Nö, du, ich habe Schiss vor Barca und vor Dortmund. Ich sage jetzt einfach mal so, La Bestia Negra fickt mal richtig schön Madrid in Arsch. Das glaube ich schon. Also wenn ich das mal so durch die Blume sagen dürfte, habe ich keinen Schiss vor. Nö, überhaupt nicht. Und auch wenn da jetzt die großen Gay-Beurteilungen von Cristiano Ronaldo bezüglich Mesut Özil ausgetauscht wurden. Ja, ich finde den so geil, den Typen. Mensch, ich bin so glücklich, mit Özil zusammen zu spielen. Alter, komm. Geh in Arsch. Ich bin ein großer Cristiano Ronaldo-Fan, aber das ist mir echt zu schwul. Musst du mal nachholen. Ich glaube auch, dass Barcelona wohl oder übels weiterkommt. In Camp Nou sowieso, das ist eine Festung. Und ob da ein Messi fehlt, da haben die noch genug Leute nachzuschießen. Und da wechseln die halt einen Cesc Fabregas ein. Ja, wie krank ist das denn? Ja, die also könnten sogar einen Jugendspieler einwechseln. Wahrscheinlich wäre der genauso, hätte der auch Champions League Niveau. Wahrscheinlich, aber das ist natürlich fast schon, das war pervers, oder? Geht der Messi, denkst du dir, ein Glück, ey, haben wir den irgendwie mal, egal wie, sag ich jetzt mal, aus dem Spiel genommen, ja, dann kommt Cesc Fabregas, das ist natürlich krank. Und ich glaube auch, dass das Barcelona im Rückspiel in der Summe beider Spiele weiterkommt. Du glaube ich auch, ne? Jetzt. Ja, definitiv. So, bevor wir jetzt zum FC Bayern München kommen, muss ich nochmal kurz, weil wir gerade über den FC Barcelona gesprochen haben, über zwei Transfer-Themen mit dir sprechen. Denn das erste wäre Mats Hummels zum FC Barcelona. Ich habe die ausnahmsweise mal wieder sehr sympathische Pressekonferenz von Jürgen Klopp gesehen, in der er gefragt wurde, Mensch hier, Kollege, wie sieht denn das aus? La Marca oder weiß ich nicht, wer ist das Blatt von Barcelona? Ja, Marca. Hat geschrieben, dass das die unheimlich geil auf Mats Hummels sein sollen und dann hat Klopp gesagt, das kann ich mir gut vorstellen. Mats Hummels könnte in jeder Mannschaft dieser Welt spielen. Aber er hat bei uns noch einen langen Vertrag und ist sehr glücklich. Jetzt, Potscho, die Frage an dich. Wie schätzt du das ein? Könnte es soweit sein, dass Mats Hummels nächste Saison schon beim FC Barcelona spielt? Denn Carles Puyol wird ja auch nicht mehr jünger, ne? Erstens das und zweitens, wenn jemand wie der FC Barcelona ruft und sagt, du spielst bei uns eine wichtige Rolle, dann wird kein ambitionierter Spieler sagen, oh, ich fühle mich aber in Dortmund so wohl, hier bleibe ich. Einfach auch wegen der sportlichen Entwicklung. Ich glaube schon, wenn er ein Angebot wirklich kriegen sollte und wenn er auch noch einen langen Vertrag hat, dann sagt Barcelona halt, ja, hier habt ihr 20 Millionen für Mats Hummels. Na, glaube ich, fast mehr. Oder sogar mehr. Und ich bin da immer ein bisschen, ich stapel da immer ein bisschen tief. Ja. Dann glaube ich schon, dass Mats Hummels auch wirklich eine Rolle da spielen kann, aus Gründen, die du eben genannt hast. Und dann wird er auch gehen. Dann holt sich Dortmund halt für das Geld zwei neue. Und ich hab's ja schon so oft gesagt, Santana, kein schlechter Mann. Nee. Kein schlechter Mann, überhaupt nicht. Müsste man dann wahrscheinlich in der Tiefe, muss Dortmund, wollen sie auch machen, haben sie auch gesagt, in der Tiefe muss der Kader sowieso noch ein bisschen verstärkt werden. Ja. Gut, das zweite Transfergerücht wäre Claudio Pizarro zum HSV. Okay, habe ich noch nicht von gehört. Er hat in seiner Karriere schon 16 Tore gegen den HSV geschossen. Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, diesen Aufwärtstrend zu stoppen, oder? Ja, das. Und ich glaube aber, dass Claudio Pizarro in der nächsten Saison für jeden Bundesliga-Verein, der einen Stürmer sucht, in Frage kommen könnte. Trotz des Alters? Ja, klar. Er ist doch immer noch top in Form. Hat man doch jetzt wohl wirklich deutlich genug gesehen. Thorsten Fink hat ja noch mit Pizarro zusammengespielt und er hat gesagt, er hat noch nie, wenn er ihn jetzt sich mal aus der Distanz so anguckt, hat er noch nie so einen fitten Claudio Pizarro gesehen. Und ja, das Pizarro kann ich mir auch gut vorstellen. Er hat ja auch die besten Trainer jetzt im Moment. Ne? Claudio Pizarro hat vor der Saison gesagt, ich habe mich nie so fit gefühlt. Also, da geht was, oder? Meinst du? Also, ich würde es mir nicht wünschen. Es ist so ein Sympath. Ja, es war auch Das war so, so goldig, als er nach dem Spiel mit der Jessica Kastrop von Sky ein Interview hatte und die Jessica ankam, ne, mit ihrem Schirmchen, hat ja ordentlich geregnet in dem Spiel auch noch, mit ihrem Schirmchen ankam, mit ihrem Mikrofon, und was macht Claudio Pizarro? Dieser alte Gentleman, er nimmt dir erstmal den Schirm ab und hält den Schirm. Alter. Er ist perfect Gentleman, oder? Nee, erstens das, und zweitens hat er ja einfach seine Qualitäten. Der trifft hier das Tor und steht da, wo er stehen muss. Lass ihn doch von mir aus nach Gladbach kommen, dann haben wir endlich mal einen Stürmer, der trifft. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, der würde in der Bundesliga... Gute Jahre hat er mindestens noch. Hat er, glaube ich, noch. 2 Jahre hat er, glaube ich, noch. Und wenn wir jetzt mal Dortmund ein bisschen ausklammern, der würde jeder Bundesliga-Mannschaft als Stammstürmer gut zu Gesicht stehen. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist ja nicht so, als hätten wir nicht gesagt, also die Fakten sind ja klar, als wir ihn geholt haben. Ja, klar, natürlich. Du spielst bei uns, wenn es die Gegebenheiten zulassen. Du wirst nicht Stürmer Nummer 1 sein. Ich glaube, unter all diesen Gesichtspunkten, der Typ ist so sympathisch, der ist so beliebt, der ist so gut vor allen Dingen, der wird bei uns bleiben, wird da seine Karriere beenden und dann wird er, habe ich glaube ich mal gehört, in Bremen eine Funktion einnehmen. Mhm. Also ich glaube, auch nach der Karriere kann man sich nur darum bemühen, Claudio Pizarro irgendwie... Hat Claudio Pizarro nicht Pferde? Ist das nicht Giovanni Elber? Ja, der vielleicht auch, aber ich meine, Pizarro hätte auch Pferde und hat damit richtig Erfolg. So der JBL der Bundesliga sozusagen. Okay. Habe ich letztens irgendwo noch gelesen, darum werfe ich das gerade so ein. Ja, nee, also why not, wie wir sagen, ne? Why not? Ja, also ich glaube, Pizarro, also ich als FC Bayern Die Hard Fan kann mich nur glücklich schätzen, dass wir so einen Jungen auf der als Magazin in der Hosentasche haben, den wir immer mal wieder reinjagen können und der dann, glaube ich, auch immer zündet. Der muckt nicht rum, der jammert nicht, der macht gar nichts. Wenn der spielt, liefert der ab. Ne? Das letzte Spiel in der Champions League knallt halt auch mal kurz 3 Tore. Hey, und ach, ich glaube nicht, dass der wechseln wird. Da werden mit Sicherheit das eine oder andere auch interessante Angebot wird reinflattern, aber erstens hat der Junge Vertrag und zweitens Mensch, bleib doch bei uns. Pizza, wenn du das hörst, und ich weiß, du wirst das hören, bleib doch bei uns. Bleib bei uns. Würden wir uns freuen. So, wieder eine schöne Brücke geschlagen, oder, Pocho? Die beste. Zum Main Event. Das Licht geht aus. Zum Main Event in diesem Podcast. Der große FC Bayern Block, und ich weiß gar nicht, ob wir noch großartig Worte verlieren müssen über die 9:2 Klatsche über den HSV. Ich glaube, weitere News könnt ihr im Podcast nur der HSV hören vom Hobst. Ich glaube, da könnt ihr detailliert nochmal über die Schäden dieser Partie euch ein paar Informationen reinholen. Nur der HSV, ein toller Podcast vom Hobst. Könnt ihr mal reinhören. Ich habe ihn noch nicht gehört, ich habe ihn lange nicht mehr gehört, muss mal wieder reinhören. Da könnt ihr, glaube ich, alle Insider-Informationen zum HSV über dieses Spiel nochmal euch einspeisen. Und ich glaube, hast du da noch groß Worte zu verlieren über das Spiel? Ich habe es ja im Nachhinein geguckt und muss ganz ehrlich sagen, eine größere Superlative geht ja fast kaum im heutigen Bundesliga-Geschäft, als 9 Tore zu schießen. Dass der Gegner der HSV war, toppt die Sache noch ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, weil das war kein Abstiegskandidat wie Greuther Fürth oder sonst irgendwas, das war der HSV. Im Gegenteil, es war ja kein Abstiegskandidat, es ist ja kein Club, der sich in den Grauzonen, die es ja nun wirklich nicht gibt aktuell in dieser Saison, aber der sich in keiner Grauzone oder so in einem Niemalsland befindet, nein, für den HSV geht es um alles. Es geht um den Einzug in die Euroleague und das habe ich in den ersten 6-7 Minuten vielleicht ansatzweise gesehen, als sie ein bisschen Pressing gemacht haben, aber ganz im Ernst, es ist natürlich im Moment vielleicht der beste FC Bayern der Neuzeit. Ich möchte nicht sagen, dass wir geiler sind als die 70er Jahre Bayern, aber es ist schon eine unverschämt gute Mannschaft. Und ich glaube, natürlich kannst du gegen die Bayern verlieren. Aber wie, mein guter Pocho, das ist hier immer noch das Thema. Ja. Es war ja Abschlachten hoch 10. Ja. Es hat ja auch die Abwehr, die stand ja überhaupt nicht mehr. Und da sind ja auch keine schlechten Spieler beim HSV in der Defensive. Aber das ist doch auch das, was den FC Bayern ausmacht. Das haben wir ja natürlich Champions League gesehen. Dass da nicht die Abwehr verteidigt, natürlich. von Mandzukic über Pizarro bis zum kompletten Mittelfeld, Robben, Ribéry, verteidigen alle. Alle spielen gegen den Ball. Geil. Ja, das waren besonders Mandzukic und Müller waren gestern für mich die Motoren des FC Bayern München irgendwo. Die haben wirklich das Tempo gemacht. Über, komm, hat der HSV auch nicht verdient, dass wir da jetzt großartig reinhacken. Ich mag den Club grundsätzlich und Mensch, gut, macht es bitte dieses Wochenende besser gegen die Augsburger und freuen sich auch die Hoffenheimer, wenn er die wegbügelt. Kommen wir jetzt zum Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin, wo ich ja vorher auch auf unserer Facebook-Seite und bei Twitter relativ skeptisch war. Ja, du hast ja auch in unserem Gespräch, hast ja auch gesagt, dass du eher ein 1-1 tippst. Ich hatte ja 3-1 getippt und habe mit der Tendenz ja sehr richtig gelegen. Nein, es waren gestern, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein 2-0 war, war es mindestens genauso dominant wie das 9-2 gegen den HSV. Da ist ja nichts, da hat ja nichts gebrannt. Da hat nichts gebrannt gestern. Nach dem 1-0 hat Juve schon ein bisschen gedrückt. Kurz, aber dann, es gab einfach keine Lücken. Es gab keine Lücken und nur aus der Distanz hat Vidal das ein oder andere Mal was abgefeiert, hat ein paar gefährliche Schüsse abgefeuert oder abgegeben und das war das Einzige, wo man sagen könnte, oh Mensch, da wurden sie uns gefährlich, aber über 90 Minuten hochgerechnet war der FC Bayern München beängstigend dominant. Definitiv. Und jetzt möchte ich aber nicht sagen, wie beim HSV, dass Juve so schlecht war. Nee, Juve ist ja auch keine schlechte Mannschaft. Aber ich sehe ja auch meiner Meinung nach zum Beispiel diesen Schuss von Schweinsteiger, den er in der ersten Halbzeit gemacht hat, der knapp drüber ging. Ja. Das war technisch so eine starke Aktion. Und da waren noch 2-3 Chancen auch von Mandzukic dabei, die ein Tor hätte fallen können. Von daher wäre auch ein 4-0 meiner Meinung nach möglich gewesen. Dann wäre die Messe natürlich gelesen gewesen, aber schön, Pacho. Aber so wie es jetzt steht mit dem 2-0 und dem Rückspiel in Turin, meiner Meinung nach kann der FC Bayern München auch 1 oder 2-0 oder 2-1 in Turin gewinnen und auch dann ist alles gegessen. Bastian Schweinsteiger hat nach der Partie was gesagt, was ich mir schon die ganze Zeit gedacht habe. Die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob uns da nicht noch ein Tor fehlt. Mhm. Wir waren drückend überlegen und da Müller und Robben hatten hundertprozentige Chancen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier zum großen Bayern-Pessimisten werde, aber ich weiß nicht, ob wir da nicht ein Tor zu wenig geschossen haben. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass Bayern in Turin keine Tore schießt. Das weiß ich nicht, aber der Franz, sicherlich, der gute Franz, ne, also dem kann man da nicht widersprechen. Er hat gesagt, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir nur 2-0 gewonnen haben, denn das schärft die Sinne. Ja, denn das ist der Indikator dafür, dass wir im Rückspiel in Turin konzentriert an die Sache rangehen. Bei einem 3-0, ich erinnere nur an das letzte Rundenspiel gegen London, ja, wo wir das Rückspiel ja gar nicht auf dem Platz waren, sage ich jetzt mal. Geistig, mental waren wir gar nicht auf dem Platz. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass wir da vielleicht mit der gewissen Akribie an die Geschichte rangehen und hoffentlich auch ein Tor schießen. Also vielleicht hat es ja auch was Gutes, dass wir nur 2-0 gewonnen haben. Ja, wenn der Franz es sagt, dann ist das, dann meiner Meinung nach, wenn Franz das sagt, hat das fast das gleiche Gewicht, als wenn du es sagen würdest. Oder von daher, Papst. Ja, den Papst sehe ich da. Der ist ja eher demütig jetzt, von daher. Stellen wir den Papst mal unter dich, Chris, oder? Naja, und unter Franz Beckenbauer. Ja, das definitiv. Gibt es noch eine lebende Person, die von der Reputation an Franz Beckenbauer ranreicht? Das kommt mir nicht mit Obama oder sowas, nee. Ach, du meinst nur grundsätzlich, Mensch, ob es Menschen gibt, die so eine Reputation haben wie unser Kaiser. Ganz ehrlich, ich finde es ja unglaublich scharf, dass der natürlich bei Twitter auch @Beckenbauer heißt. Ne? Ja. Eingetragenes Warenzeichen. Natürlich. Ja, und dann ist Beckenbauer ist irgendwie so ein Jack Nicholson der Fußballlandschaft. Ja. Ja, der Mann ist uralt, aber der vögelt noch jede Frau weg. So. So, und das auch noch mit einem Lächeln im Gesicht. Und noch dazu hat der Mann richtig Ahnung vom Fußball, weil wir hatten kaum einen besseren in Deutschland. Das ist ja auch, er ist nicht nur als Spieler und als Trainer Weltmeister geworden. Nein, das reicht ja nicht. Er holt uns noch eine WM. Ja. Das ist doch lächerlich. Es ist da wirklich der Größte. Ich glaube, wir kommen ein bisschen vom Thema ab, oder? Ach ja, der Beckenbauer ist der FC Bayern und das war ja auch irgendwo das Thema. Ich glaube aber jetzt auch nochmal auf das Thema zurückzukommen, dass und vielleicht ist auch damit abzuschließen, dass der FC Bayern keine Probleme haben wird, in Turin gegebenenfalls sogar zu gewinnen oder ein Unentschieden zu spielen. Und damit sind sie doch durch, dann ist doch alles gut. Damit ist es durch, ja. Gut, ich gehe auch mal davon aus, dass wir ins Halbfinale kommen, aber dann wird es muschelig, sage ich jetzt mal. Ja, ich hoffe ja, dass wir halt ein deutsches Endspiel sehen. Darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. Was glaubst du? Barcelona, Bayern, FCB gegen FCB. Wer? Oh Mann, ey. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen nervig, meine Anstellung, aber nee, das glaube ich nicht, das schaffen wir nicht. Weißt du, worauf ich mich dann freuen würde? Auf 2x2:2 und einen Elfmeter schießen, dass ich dann live mit dir verfolgen möchte. Also wenn es zu Bayern gegen Barcelona kommt, das müssen wir mit dem Tobi und mit 100% Erik Meier in der Halbzeitpause. Ja, der muss dazu. Der müssen wir, also das ist Deal, das machen wir. Also das machen wir wirklich. Und aber ich habe natürlich noch den großen Wermutstropfen des Abends, und zwar Toni Kroos, Adduktorenbündelriss. Ja, alles kaputt, ne? 8 Wochen fehlt er. Ja. Tut mir leid für den Jungen, aber tut seiner Karriere sicher keinen Abbruch. Er hat ja irgendwo, habe ich eben noch, glaube ich, gehört, auch mal verlauten lassen, dass der FC Bayern vielleicht gegebenenfalls nicht das Ende seiner Karriere sein wird. Ich halte Toni Kroos auf seiner Position in Deutschland fast unantastbar. Unantastbar. Und sehr unterbewertet, was die Nationalmannschaft angeht. Aber der Mann hat auch einfach mit Jupp Heynckes über Jahre hinweg eine Art Ziehvater gehabt, der den gefördert hat. Und hat dadurch natürlich alles richtig gemacht und ist mittlerweile aber so selbstbewusst auch noch dazu, dass er meiner Meinung nach ein gestandener Profi des FC Bayern ist und sicher auch im Ausland eine sehr gute Figur machen könnte. Also, da soll er sich jetzt mal 8 Wochen zurücklehnen. Tut mir leid für den FC Bayern, tut mir leid für mich als Fußballfan, der den sehr gerne sieht, weil er einfach eine herausragende Schusstechnik hat. Aber das wird ihm nicht wehtun. Also es tut ihm sicher weh, aber nicht so weh, dass es seiner Karriere schadet. Schade für ihn, wenn es denn wirklich den großen Titelreigen geben sollte. Schade. Ja. Schade. Gibt's da zu dieser Abendgala noch was zu sagen oder wollen wir abschließend nochmal unsere Predictions, wie wir Belgier sagen, für das Spiel Malaga gegen Borussia Dortmund loswerden? Denn das Spiel, die Übertragung beginnt in 3 Minuten bei Sky. Nein, in 3 Minuten. Ja, ja, wir fangen, bei Sky fängt das schon um 7:30 an. Boah. Die schlachten die Sau komplett aus. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, da siehst du aber auch wieder, wir sind einfach mit unseren Produkten einfach ganz nah dran. Ja. Ne? Wir sind ganz nah dran und ich glaube, dass, wenn wir auf das Thema kommen, Malaga Dortmund, ich möchte es sehr, sehr gerne, wie ich eben schon gesagt habe, sehen, dass wir ein deutsches Endspiel haben und darum sehe ich auch Dortmund im Duell mit Malaga. Vielleicht nicht heute, vielleicht heute ein Unentschieden, aber spätestens im Rückspiel ganz weit vorne. Ja. Wird, glaube ich, auch im Free TV übertragen, ne? Ja, richtig. Im Free TV. Und ich hatte da auch schon auf unserer Facebook-Seite, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, facebook.com/4211 einfach mal liken und bei unseren launigen Diskussionen teilhaben. ein schönes Gespräch, denn da hat einer in unserem Voting auf Sieg Malaga getippt und da könnte ich jetzt einfach mal draufklicken, weil ich bin ja einfach so ein multitasking-affiner Typ. Und das überrascht mich ein bisschen, weil der Tenor geht eigentlich klar an Sieg Dortmund und daraufhin habe ich mal angesprochen, warum, wieso, weshalb, hier, ne? Und da hat der gute Dirk Grundwinski geschrieben, ich glaube Wrestling-Podcast Fans kennen ihn auch noch unter anderem Namen. Übrigens, der Typ war auch schon bei uns hier in 4x12 in einer Ausgabe. Aha. Hat geschrieben, dass er das Gefühl hat, dass Malaga alle unterschätzen. Hat er ja gar nicht Unrecht mit. Hat er nicht, ne? Denn dieser Isco ist eine Granate. Ja. Und seine Tendenz ist, da er geschrieben hat, dass Dortmund relativ unkonstant spielt, da hat er recht. Auf einem hohen Niveau spielen die Dortmunder Jungs relativ unkonstant. Aber dann habe ich dazu geschrieben, wenn man mal die Champions League als solches alleine nimmt, finde ich, spielen sie sehr konstant. Oder? Ja, also, hatten sie ein schlechtes Spiel in der Champions League? Nein, definitiv nicht. Champions League ist dieses Jahr absolut der Wettbewerb von Borussia Dortmund. Sie spielen ja auch überzeugend, meiner Meinung nach, in der Champions League. Sie standen ja auch noch nicht mal auf der Kippe irgendwo. Nee, in der Todesgruppe, in der Gruppe, wo nur Meister spielen, ja. Da werden die Erster. Ja. Also ist klasse. Und ja, er hat geschrieben, Tendenz knapper Heimsieg für Malaga. Soll aber nicht bedeuten, dass Dortmund dann in der Summe beider Spiele nicht weiterkommt. Aber ich glaube auch, dass Dortmund in Malaga gewinnt. Knapp 2-1 oder 1-0, irgendwie sowas. Ich sag dir, dass Reus heute 2 Tore schießt. Nehme ich gerne. Mhm. Blaschikowski verletzt, großer Nachteil? Ist das ein... Ups, was war das denn gerade? Keine Ahnung, das muss ein Bar gewesen sein. Ist Blaschikowski so wichtig für die Mannschaft, dass der Ausfall sehr schwer wiegt? Ich finde, ist schon guter. Das ist keine Frage, aber können sie den nicht ersetzen? Können sie doch. Ja, mit Sicherheit. Und jetzt mal angenommen, wirklich Reus schießt 2 Tore, dann ist Lewandowski da? Spielt er ja? Lewandowski spielt ja. Ja, von daher der kann auch Manni Bender wohl auch. Der hat ja irgendwas am C und auch Schmelzer spielt mit Maske. Ja. Schmelzer ist ein guter. Da bleibe ich bei. Hätte ich nicht gedacht, in der Nationalmannschaft weiß ich, muss er mich noch irgendwie hooken, so richtig, aber für den BVB ist der Junge eminent wichtig. Ja, definitiv. Er zieht die Mannschaft auch mit. Den musst du auch mal beobachten während dem Spiel. Also ist auch einer, der die Mannschaft auf jeden Fall zieht. Und solche Leute brauchst du halt in der Mannschaft. Wie ein Gladbach, so ein Stranzl oder sowas. Ne? Also da beobachte ich es halt öfters. Ja, klar. Er ist halt so eine Kampfsau, ne? So eine Aufbahnkampfsau. Nee, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch nicht schlecht. Ist natürlich das Auftreten von ihm mit den Haaren und so schon leicht provokant. Warum? Finde ich ein bisschen, ich mag lange Haare nicht bei Männern. Ach nein? Na gut, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Du hast doch keine lange Haare. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt denkst du aber nach. Dazu trägst du doch nur mal so ein Toupet, jetzt ja. Jetzt du Ding da. Ja, nee, ich habe aber auch längere Haare gehabt früher. So. Ich habe Zöpfchen getragen, so. Zöpfchen? Ja. Warst du der eine von Jay und Silent Bob? Ja, genau, ich war Jason Matthews. Ja, du bist ja Fachmann, stimmt. Ja. Wie heißt der Regisseur? Kevin Smith. Hm? Bester Film? Red State. So, nun kommst du. Clerks. Nee, Red State, bester Film. Ja, okay. So, nun kommst du. Nun kommst du. Du alter Filmgeek, da kommt ja auch noch was von uns, ne? Ja, da kommt aber was ganz Dickes. So, jetzt nochmal zur großen Plugging Auskommunizierung. Den Pocho findet ihr unter @ bei Twitter immer nicht das @ vergessen, @elpocho81, liege ich da richtig? Da liegst du genau richtig. Und mich findet ihr auch bei Twitter, @chrisenigma, aber viel wichtiger ist natürlich @4ecken12elver. Das ist that's the place to be, cool kids and adults. Ja, aber man muss ja auch mal sagen, wie es ist. Es ist ja auch ein fleißiger Account, der 4ecken12elver-Account. Da braucht man Sky HD und so weiter nicht zu folgen. Nein. Es reicht, wenn ihr 4ecken211er folgt, weil da kriegt ihr die Wicht. Das ist gefiltert. Da ist nichts bla bla, da ist einfach nur Fakten. Genau, da werden die wichtigsten Facts gefiltert und 4ecken211er wird man übrigens auch demnächst auf dem Real Live Life Radio hören. Naja, wollen wir mal schauen, was das wieder ist. So, ich glaube, den Facebook-Account habe ich schon ausgiebig geplagt von uns, ne? Kannst du ihn nochmal nennen? facebook.com/4 Ecken. Das E groß, dann 2 als Zahl und das E von Elva auch wieder groß. Ja, und das sieht alleine schon toll aus. Sieht klasse aus, wirklich. Das muss man einfach folgen, auch bei Twitter, weil das sieht einfach toll aus, tolles Logo und jeder weiß direkt Bescheid. Genau, ich übrigens gerade auf unserem Twitter-Account wurde das erste Foto vom Dortmund-Blog aus dem Malaga-Stadion getwittert. Also wirklich, das ist ja, ach geil, geil, dieser Account ist einfach nur geil, wow. Könnte auch ein Rainer Glückler designt worden sein. Wir haben aber weniger Glitzer als Reiseglitzer. Ja. Aber dieselbe sexuelle Gesinnung. Mindestens das und du den gleichen Bart, oder? Richtig. Ja? Richtig. Wir hatten von dir, oder? Du schneidest den auch. Ja. Gibt's noch was zu plagen? Gesprächsbedarf, gibt's eine neue Ausgabe. Einfach mal reinhören, wenn er ein bisschen ein paar zwei völlig beschränkte beim Pfannkuchenbacken mal zuhören wollt, macht das. Am Sonntag gibt es ab 20 Uhr bis 24 Uhr die volle Dröhnung. Findige Mathematikhäschen haben jetzt gemerkt, ach, das sind ja 4 Stunden. Richtig. Non-PG Countdown Show Thema WrestleMania 29. Es ist soweit, Podshow. Hau. Alle 10 Matches, natürlich wird auch die Pre-Show bei uns ein Thema sein, werden bequatscht und wir wollen einfach, dass ihr mit uns einen schönen Start in den Abend habt. Ab 1 Uhr dann live WrestleMania 4 Stunden, da schließt sich der Kreis wieder. Könnt ihr dann euch auf Sky angucken oder auf diversen anderen Plattformen. Ich hab's mir schon gebucht. Das war aber auch noch ein Ding, du. Da wollte ich mir nach der Q&A-Session 4 wollte ich mir dieses Double-Pack bestellen. Ja. Stream Rules und WrestleMania für 30 Euro. Und? Ja, da haben die bei Sky haben 12 Uhr anders ausgelegt, als ich es eigentlich gewohnt bin. Bei denen ist 12 Uhr wirklich 12 Uhr mittags. Darf nicht wahr sein. Ja, dann habe ich mir jetzt WrestleMania erstmal so bestellt. Und wenn, ja. So wie da bist du aber auch revolutionär, ne? Das ist dir dann auch egal. Ja, gegen 14 Uhr habe ich mir dann den für teuer Geld mehr gekauft. Da bin ich Egomane, absolut. Ja, ja. Können wir noch was plagen? Gibt es noch irgendwas in dieser tollen medialen, in diesem tollen medialen Kosmos, in dem wir uns bewegen? Wir sind ja so schnelllebig, wir sind immer up to date, auch heute Abend natürlich beim Fußballspiel. Und uns folgen, Vierecken 2-Elber folgen, ja. Non-PG folgen und dann genau. Seid ihr mit allem. At non-PG Wrestling, genau, da einfach mal folgen. Und da findet ihr auch die Links zu unseren Hosts und den Link zu Ricky, der ja auch unbedingt gefolgt werden will. Unseren Hosts? Unseren Bros-Hosts. Ach, Bro. Und es kann man jetzt schon sagen, wir machen zu UFC 159 oder 189 oder? Nee, 59. 59, ne? Wird es eine non-PG UFC-Ausgabe geben? Hurra! Die zieht ihr richtig durch, ne? Ja, keine Ahnung, aber ich rede trotzdem gerne drüber. Ja, auf jeden Fall, hör mal. Und diesmal werde ich mich sogar vorbereiten. Boah. Ja, die Ereignisse überschlagen sich, ich weiß, du merkst es, ne? Ja, also wenn man will, dann kriegt man die volle Dröhnung von uns im Moment. Wenn man will, kriegt man die volle Dröhnung. Und ich glaube, wir, das liegt an dir, Pacho. Ich würde fast sagen, nächste Woche hören wir uns wieder, oder? Auf jeden Fall, was machen wir? Haben Sie da Lust und Zeit? Ja, definitiv. Würde ich sagen, machen wir das wieder am Sandwich, wenn, schauen wir mal, wir sind ja beides beruflich hart eingespannt, ne? Hart ja. Eingespannt. Du ja mehr als ich, du bist ja ein Fulltime-Worker. Ja. Und wir werden dann mal schauen, ob wir das dann wieder am Tag wie heute machen. Ich glaube, heute ist sowas ähnliches wie Mittwoch, oder? Ich glaube schon, ja. Ich habe doch müsste von der Arbeit her, die ich eben gemacht habe, ja. Ob wir das wieder zwischen den Spielen machen oder davor oder danach, ist ja im Prinzip egal. Definitiv. Aber wir machen's. Definitiv ist 4-11 regelmäßig wieder am Start und das könnt ihr uns somit zurückzahlen, indem ihr uns vielleicht followt und liked. Da würden wir uns wirklich drüber freuen. Ich sage vielen Dank, Pocho. Du hast das letzte Wort, denn du bist wirklich ein toller Mensch. Das danke ich dir. Die Blumen kann ich nur zurückgeben. Ich danke dir und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und natürlich auf die Endphase der Bundesliga. Sagst du Tschüss bitte? Das ist Etikette. Ich halte nichts von Etikette. Gut, dann sagst du nicht Tschüss. Dann sage ich Tschüss. Und der Potsch aber bloß nicht.